Der innere Hof, begrenzt von der Rückseite des Palastes und niedrigen Gebäuden, in denen die Diener wohnen. Dienerinnen am Ziehbrunnen links vorne, die Aufseherin unter ihnen. Die erste Magd, ihr Wassergefäß aufhebend. Wo bleibt Elektra? Die zweite. Ist doch ihre Stunde, die Stunde, wo sie um den Vater heult, dass alle Wände hallen. Elektra kommt aus dem schon dunkelnden Hausflur gelaufen. Alle drehen sich nach ihr um. Elektra springt zurück wie ein Tier in seinen Schlupfwinkel. Die erste. Habt ihr gesehen, wie sie uns ansah? Die zweite. Giftig, wie eine wilde Katze. Die dritte. Neulich lag sie und stöhnte. Die erste, immer wenn die Sonne tief steht, liegt sie und stöhnt. Die dritte, da gingen wir zu zweit und kamen ihr zu nah. Die erste, sie hält's nicht aus, wenn man sie ansieht. Die dritte, ja, wir kamen ihr zu nah. Da pfauchte sie wie eine Katze uns an. Fortfliegen, schrie sie, fort. Die vierte, Schmeißfliegen fort. Die dritte, sitzt nicht auf meinen Wunden und schlug nach uns mit einem Strohwisch. Die vierte, fort, Schmeißfliegen fort. Die dritte, ihr sollt das Süße nicht abweiden von der Qual. Ihr sollt nicht schmatzen nach meiner Krämpfe Schaum. Die vierte, geht ab, verkriecht euch, schrie sie uns nach. Esst Fettes und esst Süßes. Und kriecht zu Bett mit euren Männern, schrie sie. Und die dritte, ich war nicht faul. Die vierte, die gab ihr Antwort, die dritte. Ja, wenn du hungrig bist, gab ich zur Antwort, so isst du auch. Da sprang sie auf und schoss grässliche Blicke, reckte ihre Finger wie Krallen gegen uns und schrie, ich füttere, schrie sie, mir einen Geier auf im Leib. Die zweite, und du? Die dritte, drum hockst du immerfort, gab ich zurück, wo Aasgeruch dich hält und scharrst nach einer alten Leiche. Die zweite, und was sagte sie da? Die dritte, sie heulte nur und warf sich in ihren Winkel. Sie sind mit dem Schöpfen fertig. Die erste, dass die Königin solch einen Dämon frei in Haus und Hof sein Wesen treiben lässt. Die zweite, das eigene Kind. Die erste, wer sie, mein Kind, ich hielte, ich, bei Gott, sie unter Schloss und Riegel. Die vierte, sind sie dir nicht hart genug mit ihr? Setzt man ihr nicht den Napf mit Essen zu den Hunden? Hast du den Herrn sie nie schlagen sehen? Die fünfte, eine ganz junge. Ich will mich vor ihr niederwerfen und die Füße ihr küssen. Ist sie nicht ein Königskind und leidet solche Schmach? Ich will die Füße ihr salben und mit meinem Haar sie trocknen. Die Aufseherin, hinein mit dir, stößt sie. Die fünfte, es gibt nichts auf der Welt, das königlicher ist als sie. Sie liegt in Lumpen auf der Schwelle, aber niemand ist hier im Haus, der ihren Blick aushält. Die Aufseherin, hinein, stößt sie in die offene, niedrige Tür links vorne, die fünfte in die Tür geklemmt. Ihr alle seid nicht wert, die Luft zu atmen, die sie atmet. O könnt ich euch alle, euch, erhängt, am Halse in einer Scheuer dunkel hängen sehen, um dessen Willen, was ihr an Elektra getan habt. Die Aufseherin schlägt die Tür zu, stellt sich dann mit dem Rücken dagegen. Hört ihr das? Wir an Elektra, die ihren Napf von unserem Tische stieß, als man mit uns sie essen hieß, die ausspie vor uns und Hündinnen uns nannte. Die erste, was? Sie sagte, keinen Hund kann man erniedern, wozu man uns hat abgerichtet, dass wir mit Wasser und mit immer frischem Wasser das ewige Blut des Mordes von der Diele abspülen, die dritte, und die Schmach, so sagt sie, die Schmach, die sich bei Tag und Nacht erneuert, in Winkel fegen. Die erste, unser Leib, so schreit sie, starrt von dem Unrat, dem wir dienstbar sind. Sie tragen ihre Gefäße ins Haus links, die Aufseherin, die ihnen die Tür aufgemacht hat. Und wenn sie uns mit unseren Kindern sieht, dann schreit sie, nichts kann so verflucht sein, nichts als Kinder, die wir hündisch auf der Treppe im Blute glitschend hier in diesem Haus empfangen und geboren haben. Sagt sie das oder nicht? Die Mägde im Abgehen, ja, ja, die Aufseherin, sagt sie das oder nicht? Sie geht hinein, die Tür fällt zu, die Mägde alle schon drinnen, ja, ja, die fünfte Magd innen, nicht schlagen!